Neue Luzerner Zeitung, Freitag, 5. Juni 2009. Frage von NLZ-Redaktor André Häflinger im Interview an Bernard Senn, Fernsehmoderator der Sendung Sternstunden beim Schweizer Fernsehen, dort, wo unter anderem religiöse Themen geklärt werden. Frage also, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Antwort Senn, lacht, logisch, wir haben einen Komposthaufen im Garten, was meinen Sie, was da los ist? Voller Leben. Ganz im Ernst, etwas kann nicht nichts werden. Das Leben geht immer weiter. Das ist seine Bestimmung. Nicht allein. Erkundungen im Organismus Mensch. Feature von Bernard Senn. Das habe ich zunächst einfach so dahingesagt, das mit dem Komposthaufen. Aber auf diese Antwort gab's viele Reaktionen. Tja, schnell dahingesagt, aber was ist dran? Also die Hauptmasse, biologisch gesehen, sind Mikroorganismen. Das sind kiloweise sind da Mikroorganismen drin. Und das ist ja mein Ziel, eben die zu fördern. Das ist Hans Balmer. Hans Balmer war lange Zeit der Kompostbeauftragte der Stadt Basel. Wir stehen in seinem Garten. Wir stehen vor seinem Kompost. Dann hat es, wenn man den Kompost als Organismus könnte auffassen. Ein Organismus ist aus Organen aufgebaut und aus Zellen. Zellen sind Mikroorganismen in diesem Organismus Kompost. Und die Organe sind die kleinen Tiere, die wir sehen mit unseren Augen. Das sind Würmer, das sind Milben, das sind Springschwänze. Zum Teil hat es auch Fliegenlarven drin, spezielle Fliegen, die sich eben in der Erde bzw. im Kompost entwickeln. Das ist so programmiert, oder? Aber die überwiegen nicht, überhaupt nicht. Und wenn der Garten so gesund ist, dass Rosenkäfer rum sind, die gehen sehr gerne da rein, ihre Eier ablegen. Und dann gibt es dann die Engerlinge, die aber eben da rein gehören. Und das sind keine Schädlinge, sondern das sind auch Humusbereiter, oder? Dass die helfen, mir kompostieren. Der Rosenkäfer tut sich eben in der Natur auch in Altholz, in Baumstrünke, in morschem Totholz entwickeln, so wie der Hirschkäfer und der Nashornkäfer, das ist die Sippe. Und dementsprechend ist das eben sehr attraktiv. Denn da finden sie alles, das tote, morsche Holz in Form von Häckselgut, das ich darunter mische. Hans Balmers Kompost stinkt nicht. Im Gegenteil, er riecht angenehm nach vermodernder Erde. Das Geheimnis liegt in 5 einfachen Regeln. Erstens ist der Kompost ein geschlossenes System mit Deckel. Zweitens, alles Organische aus Küche und Garten kommt rein. Drittens, aber nur wenn mit der Gartenschere zerkleinert. Viertens, kommt immer Häckselgut dazu. Und fünftens, wird die Kompostoberschicht feucht gehalten und regelmäßig mit der Heugabel gewendet. Vielfach hört man die Leute, ja, ich habe Würmer in meinem Kompost, sieht aus wie Hackfleisch. Das ist ungesund, das ist nicht gut. Wenn die Würmer alle auf einem Klumpen oben sind, dann ist das eine Fäulnisstelle. Der Würmer ist gleich, woher der Saft stammt. Die Würmer können ja nicht beißen und nicht kauen. Sie haben keine Zähne und keine Kiefer, sie können nur schlürfen. Sie können also nur mehr oder weniger flüssige Nahrung zu sich nehmen, breiige Nahrung. Und das müssen zuerst Mikroben machen. Und auch die Fäulnisbakterien machen natürlich den wahnsinnigen Saft. Das bildet eigentlich nur Saft und kein Humus, oder? Und dann gehen die Würmer alle an die Bar dort, oder? Und hängen dort rum, anstatt dass sie den Job machen, im ganzen Kompost umeinander zu wühlen. Und dann, das ist ungesund, oder? Das gehört sich nicht. Also, da hat es auch Würmer drin. Im Moment ist es ein bisschen warm halt da in der obersten Zone. Aber wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, treffen wir dann schon auf relativ viele Würmer. Das ist klar, die sollen da sein, die sollen ihre Aufgaben erfüllen. Die sind eine bestimmte Zeit, sind sie da. Und dann hat es keine mehr drin und dann wandern sie wieder raus. Und wenn jetzt der Kompost nicht ständig Futter bekäme, aber ich rede ja nicht von Abfällen, ich tue den Kompost futtern, dann würden die Würmer immer weniger, weil einfach, es ist dann nichts mehr da, wo, den nährstoffreichen Saft könnte liefern. Das stammt ja eben aus den saftigen, aus den grünen Bestandteilen von der Kompostmasse. Es ist wirklich was los im Kompost. Nur sich besaufende Würmer an der Kompostbar, die hätte ich nicht erwartet. Und nicht ganz so viele Mikroorganismen. Aber es ist schon so, in einer kleinen Handvoll Kompost stecken etwa so viele Mikroorganismen, wie Menschen auf der Erde leben. Auf der Website kompost.ch lässt sich alles nachlesen über Kompost. Dahinter steht wiederum Hans Balmer. Kurze Charakterisierung der Rottemikroben. Erstens Bakterien. Kleinste bekannte einzellige Lebewesen. Größenordnung Tausendstel Millimeter. Kugel, Stäbchen oder schraubenförmig. Beweglich dank geißelförmiger Organellen. Fortpflanzung durch Zellteilung. Machen im Kompostierungsprozess bis zu 80% der Mikrobenbiomasse aus. Typisches Beispiel Bacillus subtilis in Klammern Heubacillus. Stäbchenförmig, 2 bis 3 Tausendstel Millimeter lang, aerob, hitzeresistent, sporenbildend, ständiger Bewohner des Erdbodens sowie trockener und verrottender Pflanzenreste. Alle Bacillusarten wachsen aerob und bilden das Enzym Katalase, in Klammern Spaltung des Zellgifts Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff. Prinzipiell muss man vielleicht erwähnen, dass ja an sich das Neugeborene in der Regel bis zur Geburt abgeschirmt ist von der Umwelt und keine Bakterien um sich hat, außer es kommt zu einem vorzeitigen Blasensprung oder es können Bakterien quasi hinaufwandern. Dann kann es vielleicht sein, dass gewisse Bakterien schon vorhanden sind. Das kann bei gewissen Bakterien natürlich zum Tod des Föten führen. Das ist Reinhard Spinden, Professor für Mikrobiologie in Zürich und Vorstand der Gesellschaft für Mikrobiologie. Wann wird der Mensch zum Planeten? Wann wird er zum ersten Mal besiedelt mit vielen fremden, sehr kleinen Organismen? Gehen wir jetzt mal vom Regelfall aus. Dann gibt es im Prinzip ja zwei Weisen, wie das Kind auf die Welt kommt. Entweder eben mit dem Kaiserschnitt oder über den natürlichen Weg, vaginal. Dann ist es natürlich klar, dass man in der Vagina hat man andere Bakterien, als wenn das Kind über die Sektio diesen Weg umgeht und das erste Mal mit den Bakterien der Muttermilch oder von der Umgebung konfrontiert wird. Es ist durchaus so, dass nach 2 Jahren sind dann schlussendlich die Bakterien etwa die gleichen wie bei der Mutter oder wie in der Familie. Selbstverständlich weiß man das noch nicht alles im Detail, weil das ist so ein komplexes System mit mehreren hundert Bakterien. Was man eben ein wenig fürchtet, ist, dass bei der Geburt sich manchmal nicht die richtigen Bakterien sofort ansiedeln. Aus diesem Grund gibt es auch Kliniken, die bei Risikogeburten quasi den Kindern prophylaktisch ein bestimmtes Bakterium, sei das ein Lactobacillus oder ein Bifidobakterium, geben, ähnlich wie wir sie in den Joghurt haben, damit nicht so Escherichia coli-ähnliche quasi schon am Anfang dominieren, sondern dass es zu einem Gleichgewicht kommt, wo langsam Bifidobakterium, Clostridien, Bacteroides. Aber diese Bakterien haben natürlich auch eine wichtige Funktion, dass sie in dem Sinn den Neugeborenen zeigen, mit was es in seinem Leben dann rechnen muss. Also es ist durchaus so, dass das Immunsystem dann quasi lernt, mit dem umzugehen. Der Mensch besteht aus ca. 10 hoch 13 Körperzellen. Währenddem der Mensch hat in sich und auf sich 10 hoch 14 Bakterien, also 10-mal mehr Bakterien auf sich und in sich also selber Körperzellen trägt. Selbstverständlich sind die Körperzellen viel, viel größer als die Bakterien, aber rein von der Anzahl her hat es 10-mal mehr Bakterien. Nun, 90% oder vielleicht sogar noch mehr von diesen Bakterien sind im Darm. Und der Rest verteilt sich auf die Haut, auf die Mundhöhle, auch auf den Respirationstrakt. Und jetzt ist es natürlich so, dass man nicht alle Bakterien züchten kann, sodass man erst jetzt langsam entdeckt, wie viele Bakterien wir überhaupt in uns haben, aber gar nicht züchten können. Es gibt im Mundbereich gegen 800 verschiedene bekannte Bakterien. Es ist nicht so, dass jetzt Sie und ich 800 haben. Aber wenn man in dem Sinn schaut, wie viele bekannt sind, sind es 800. Und von denen kann man nur etwa 200 kultivieren. Und diejenigen, die wir eben in dem Sinn im Mund dann eben vor allem sehen, das sind sogenannte Streptokokken im Vordergrund oder auch nicht krankmachende Bakterien. Eine weitere ganz wichtige Eigenschaft dieser Bakterien ist, dass sie sich sehr schnell vermehren können. Innerhalb von 20 Minuten hat man von einem Bakterium zwei. Das heißt nach einer Stunde acht. Das heißt, sie haben nach mehreren Stunden über Nacht quasi dann über 1 Milliarde Bakterien. Und das sieht man dann als sogenannte Einzelkolonie, wenn man ein einziges Bakterium auf eine sogenannte Agarplatte, das ist eine Schale mit Agar-Agar, das ist so Gelatine ähnlich, wo dann verschiedene Nährstoffe mit eingegossen sind, und auf diesem Agar gibt sich dann so eine Einzelkolonie über Nacht, und die enthält 1 Milliarde Bakterien. Im Kompost wimmelt es von Mikroorganismen. In mir selber wimmelt es noch viel mehr. Ich bin nicht allein. Wenn ich ins Taschentuch schneuze, denke ich neuerdings, hallo zusammen, wo kommt ihr denn her? Ach so, ja klar, aus dem Rachenraum. Schnell weg mit euch in den Müll und Hände waschen. Jedes Mal, wenn's nicht mehr anders geht und Luft entweicht aus tieferen Körperregionen, dann komme ich neuerdings nicht umhin zu denken, hey, ich weiß, ihr seid dran. Ich bin ein wenig stolz auf euch. Bacteroides, Bifidobacterium, Streptococcus, Eubacterium, Fusobacterium, Coliforme, Clostridium, Phylonella, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Neisseria, Staphylococcus, Pseudomonas, Hefen, Protozoen, Peptococcus. Wie arbeitet ihr eigentlich und wo genau? Nun, vor allem im Dickdarm, habe ich mir sagen lassen, von Harald Brüsow, der in Lausanne über die Verdauung forscht, für den Nahrungsmittelkonzern Nestle. Er erklärt mir, dass im Darm nur wenig fremde Lebewesen erwünscht sind und deshalb im Säurebad des Magens den meisten Fremdbakterien der Garaus gemacht wird. Die wirklich große Party, die findet dann im Dickdarm statt. Der Dickdarm ist zu einem bestimmten Umfeld eine Fermentationskammer, und wir haben dort den biologischen Kompromiss geschlossen, indem wir sagen, nun zeigt mal, was ihr könnt. Wir bieten euch frei Haus, wir bieten euch Wärme, wir bieten euch Schutz, wir bieten euch die Nahrung, und die Bakterien tun das auch, was man von ihnen erwartet. Das heißt, sie brechen diese Nahrung auf. Das führt dazu, dass bestimmte Komponente wie zum Beispiel pflanzliche Kohlenhydrate, die wir nicht aufbrechen können, Zellwandbestandteile, Zellulose zum Beispiel ist etwas, womit wir praktisch gar nichts anfangen können, dass diese Bestandteile die werden von den Bakterien angegriffen. Einzelne Bakterien, berühmte Formen im Darm sind zum Beispiel, um einen Namen zu nennen, Bacteroides. Der hat ein extremes Repertoire an kohlenhydrataufbrechenden Enzymen. Die können sich tatsächlich mit anderen Bakterien, zum Beispiel Bifidobakterien, einen anderen berühmten Bewohner des Dickdarms, die können sich über diese pflanzlichen Bestandteile hermachen, die, mit denen wir nichts anfangen können. Sie stellen Abbauprodukte davon her, sie betreiben ihren Stoffwechsel damit. Das Interessante ist in der Mikrobiologie, vielfach sind Abfallprodukte des einen Organismus die Nahrung des nächsten Organismus. Und in diesen Kreislauf schalten wir uns ein. Viele dieser Bakterien bauen diese pflanzlichen Kohlenhydrate ab in kurzkettige Fettsäuren, zum Beispiel Essigsäure ist dann eine Form, mit die praktisch ein Endprodukt des Stoffwechsels dieser Bakterienzellen sind. Und diese Essigsäuren sind hochinteressant für uns. Und da sieht man wieder das Ingenieursprinzip. Kurzkettige Fettsäuren wie Essigsäure, für die haben wir wieder Transportmoleküle im Dickdarm. Das heißt, wir nehmen das auf, was die Bakterien als Abfallprodukt verwerfen, und das ist wiederum Nahrung für uns. Der Anteil an unserem täglichen Energiestoffwechsel wird etwa mit 1 bis 2 Joghurtbechern, könnte man das vergleichen, die wir praktisch von den Bakterien bekommen. Das heißt, hier profitieren wir von den Bakterien und holen uns zusätzliche Nahrungsquellen. Etwas, was sich vielleicht auch noch lohnt zu erwähnen, ist, der Darm ist ein Teil unseres Körpers, der sich praktisch wöchentlich total erneuert. Das heißt, hier sind Zellteilungen, die mit die höchsten Zellteilungsraten des menschlichen Körpers darstellen. Das wiederum ist auch eine extrem interessante Nährquelle für viele Darmbakterien, die sich dran machen, nicht nur die Schleimschicht, sondern auch die Schleimhaut, die abgestoßen wird, zu verdauen. Einzelne Bakterien haben sogar Tricks erfunden. Bacteroides ist einer dieser Künstler, die machen etwas, was man als ein Crosstalk bezeichnet, ein Zwiegespräch zwischen Bakterien und den Zellen. Diese Bakterien können in der Schleimhaut Enzyme induzieren, die Zuckerdekorationen auf den Zellen anbringen, die wiederum als Nahrung von den Bakterien genutzt werden. Man sieht also hier komplexes Zusammenwirken, wie sie gelegentlich zwischen Symbionten in der Biologie, wo beide Teile von der Anwesenheit der Organismen profitieren, sich ausbilden können. Aber das Abstoßen der Schleimhaut ist auch eine Schutzfunktion. Es gibt eine ganze Reihe von Biologen, die dann sagen, dass einer der Hauptgründe für die Abstoßung der Schleimhaut darstellt, dass man den Zugang zum Körper verwehrt. Der Körper ist, wie, wenn Sie so wollen, eine Null-Toleranz-Zone, wo das Immunsystem und alle Körperabwehrsysteme arbeiten, um Bakterien abzuhalten, dort einzudringen. Was lebt eigentlich sonst noch in mir? Hoffentlich kein Bandwurm. Als Kind war das eine Schreckensvorstellung, sein weißer, meterlanger Wurm. Heute lese ich, dass rund 150 Millionen Menschen einen Bandwurm in sich tragen. Überhaupt ist mehr als die Hälfte der Menschheit, so lese ich in einem Fachbuch mit Staunen weiter, von Würmern besiedelt. Von Spulwürmern, dem Peitschenwurm, dem Hakenwurm, alles Besiedler des Menschen. Ein Bekannter hat mir mal eine abenteuerliche Geschichte erzählt, von einem Wurm, den er gesehen habe, unter seiner Haut durchkriechen. Ich hab's ihm nicht geglaubt, ich wollte es ihm nicht glauben, zu absonderlich schien mir die Vorstellung. Diese berühmte Geschichte, wo man den Wurm sieht, das ist die Krankheit, die heißt Loa Loa, die kommt aber mehr in Zentralafrika vor. Die wird übertragen von einer Bremse, also Breme, und dort wandert der Wurm. Und die dramatischen Wurmgeschichten, die man sieht, ist, wenn der Wurm durchs Auge wandert. Und das ist dann natürlich schon für ein, auch für einen nicht erfahrenen Arzt und Medizin ist das schon gewaltig, wenn man sieht, wie ein Wurm durchs Auge wandert. Das ist Marcel Tanner, Leiter des Tropeninstituts in Basel. Man kann ja mal fragen, dachte ich mir. Und dann gibt's noch diese Larva migrans. Das ist aus einer Wurmart, die eigentlich für den Hund bestimmt ist, die bei uns eindringt und dann eben realisiert, dass wir wiederum der falsche Wirt sind und deshalb wandern. Es gibt diese Wanderkanäle dann unter der Haut. Aber nie so dramatisch wie Loa Loa, wo ein wirklich veritabler Wurm durchs Auge wandert. Und dann gibt's noch andere Dinge, wie der Guinea-Wurm, der jetzt beinahe ausgerottet ist. Das ist eine ganz unangenehme Sache. Da trinkt man eigentlich die Larve mit einem Wasserfloh. Und der Wurm entwickelt sich dann in der Haut, also in den Beinen vor allem ist das vorhanden. Und der Wurm hat dann eigentlich die Austrittsstelle der Eier, damit der Mensch, wenn er ins Wasser tritt, die Eier rauskommt, kommt unten am Fuß ein Stück Wurm raus. Der streckt sich da raus, damit er die Eier legen kann. Und das ist der Ansatz, um diesen Wurm rauszukriegen. Dann nimmt man diesen Wurm und spaltet ein Zündholz, klemmt dieses Wurmende ein und dreht langsam wie eine Seilwinde diesen Wurm auf. Und wenn es hart wird, darf man nicht mehr weitermachen, sonst reißt er. Dann fixiert man das mit einem Pflaster. Und am nächsten Tag dreht man weiter, weil der Wurm fühlt sich nicht mehr wohl. Dann dreht man wieder weiter. Und am Schluss hat man vielleicht dann 60 cm Wurm aufgerollt und ist den Wurm los. Das ist keine Ammenmärchen. Das ist, wie man den Guinea-Wurm traditionell bekämpft hat. Tropische Gefilde, nicht ganz ohne. Dort wird der Mensch zur Futterstelle. Für Moskitos ist er ein idealer Landeplatz mit angenehm weicher Haut. Forscher haben neu herausgefunden, dass es weit mehr Malaria-Tote gibt als bislang angenommen, nämlich bis zu 2,7 Millionen Menschen pro Jahr. 3/4 davon sind Kinder. Einer der spektakulärsten Lebenszyklen ist natürlich der Malaria-Zyklus. Ich meine, da muss man sich einfach vorstellen, da beginnt das mit einer Mücke. Die Mücke ist an sich auch ein Parasit des Menschen, auch wenn sie nicht Malaria mit sich trägt. Also da kommt ein Ektoparasit, die Mücke. Die ist aber jetzt nun infiziert mit Malaria und spritzt in uns ein etwa 20 bis 200 oder 2000 infektiöse Formen von Malaria, die sogenannten Sichelkeime. Und die sind nur etwa 30 Minuten in der Blutbahn. Dann schlüpfen sie in die Leber. Und aus einem einzigen solchen Sichelkeim entstehen in 6 Tagen durch die nichtgeschlechtliche Vermehrung etwa 10.000 Folgeformen. Also aus 1/10.000, das ist gewaltig. Also biologisch gewaltig, medizinisch ein Riesenproblem. Und diese 10.000 Folgeformen aus einem Sichelkeim, aber wir erhalten etwa 100, 200.000, die schwärmen im Blut aus und infizieren die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Und dort vermehren sie sich wieder. Nun aber jetzt in den Erythrozyten. Und dann entsteht, das wissen wir bis heute nicht, plötzlich Geschlechtsformen, männliche und weibliche Formen, die, wenn sie weiter im Blut zirkulieren, von der Mücke aufgenommen, in der Mücke dann wiederum, beim zweiten Blutmal, einen komplizierten Lebenszyklus im Mitteldarm und außerhalb des Mitteldarms und den Speicheldrüsen durchmachen. Zu lange, um das alles zu erklären, die dann wieder zu Tausenden von diesen Sichelkeimen führen. Das ist biologisch gesehen einfach schlicht gewaltig. Und wenn man darüber arbeiten will, muss man dieses fantastische Wirtsparasitsystem schätzen, ja bewundern, dass man etwas entdeckt, um dann etwas gegen Malaria zu tun. Malaria ist nur ein Problem von der Public Health Seite her. Biologisch ist es etwas sehr Ausgereiftes, etwas Wunderbares. Vor 100 Jahren schrieb Sigmund Freud mit Blick auf die Psyche, der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Dem ist im Prinzip nichts hinzuzufügen, außer dass dieses Haus zudem noch überreich besiedelt ist. Ich bin ja Dermatologe, ich beschäftige mich also mit der Haut. Professor Peter Itin arbeitet am Universitätsspital Basel. Und die Haut ist quasi das Grenzorgan zur Umwelt, und an der Haut, da finden wir natürlich eine Oberfläche, wo sehr viele Mikroorganismen gewollt oder ungewollt sich finden können. Also die Haut ist nicht eine sterile Oberfläche, sondern braucht für die gesunde Funktion Bakterien und Pilze, die helfen, den Schutzfilm aufrechtzuerhalten. Es gibt auch Parasiten, welche im Alter sich in den Talgdrüsen einnisten können, die, wenn sie in kleiner Zahl vorhanden sind, keine Bedeutung haben, wenn sie sich aber stark vermehren, zum Beispiel zu einer Gesichtsakne, wir sagen dem Rosacea, führen können. Das sind Haarbalgmilben, die ernähren sich vom Talg, und die können sich unter besonderen Umständen stark vermehren, so dass sie dann plötzlich zu einer Entzündungsreaktion führen, so dass sich der Organismus wehrt und dadurch entzündliche Eiterknötchen auftreten. Besondere Gruppe ist zum Beispiel die Gruppe der schwer immunsupprimierten Patienten. Da können am ganzen Körper durch diese Haarbalgmilben Ausschläge entstehen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Parasiten, die quasi als unerwünschte Bewohner, Pathogen, bei uns auftreten können. Wir unterscheiden sogenannte permanente Parasiten, das sind zum Beispiel die Kopfläuse zu nennen, und wir unterscheiden davon temporäre Parasiten, wie zum Beispiel die Spinnen, Zecken, das sind Tiere, welche nur eine kurze Zeit auf dem Menschen sind für eine Blutmahlzeit und dann aber wieder abfallen, wieder verschwinden. Oft ist es sogar so, dass wenn wir etwas spüren, wenn es uns juckt, wir dann bei diesen temporären Parasiten die Parasiten gar nicht mehr sehen. Es braucht eine gewisse Zeit, bis die Abwehrreaktion auf einen Stich kommt, und da ist das Tier längst wieder verschwunden. Flöhe sind ja Parasiten, die wir meistens durch Haustiere temporär akquirieren. Es ist auch interessant, dass diese eine extrem hohe selektive Wirtsattraktivität zeigen. Das heißt, immer nur der Vater, der stets gegen die Katzen war, wird dann auch wirklich gebissen. Und das ist eigentlich der Grund, weil diese Pherohormone, die Ausdünstung des Körpers, sehr entscheidend ist, ob diese Flöhe und Läuse sich bei uns einnisten möchten oder nicht. Übrigens, Menschenflöhe gibt es nicht mehr in Europa. Wir haben sie erfolgreich ausgerottet. Vielem, was auf und in uns kreucht und fleucht, haben wir denn gar ausgemacht im Laufe der Geschichte. Louis Pasteur war dran, Robert Koch, Fleming mit dem Penicillin. Sie alle haben den Kampf geführt, vor allem gegen die Mikroorganismen. Sehr erfolgreich. Trotzdem sind im größten Teil der Erde Bakterien noch immer ein Problem, vor allem wenn sie sich im Trinkwasser tummeln. Kompost an sich ist eine Faszination. Das kann man nicht genug immer wieder betonen. Und das ergibt sich erst, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn man den Kompost wirklich anfängt beobachten, wenn man das in die Hände nimmt, wenn man seine Sinnesorgane einsetzt und so weiter, wenn man erlebt, wie Stoff, das neue Futter, das er überkommt, wo noch alles identifizierbar ist, Blätter, Fruchtstück, Stängel, Gras, klein gehackt und so weiter, wie das in der kürzesten Zeit transformiert wird und verdaut, das ist ja ein Verdauungsprozess, oder? Und es ist dann ähnlich wie wenn man jetzt die Frage würde stellen, in meinem Verdauungstrakt hat es ja auch kiloweise Bakterien. Und das ist auch ein zelluläres Geschehen, was sich da abspielt. Die Nahrung, die ich zu mir nehme, gehört mir ja gar nicht im ersten Moment. Das ist ja alles fremdes Material, das ist nicht Palmer Substanz. Und mein Organismus weiss, wie man aus diesen Bestandteilen, die von außen kommen, eben die spezielle ich bin einzigartig auf dem Planeten, sie natürlich auch. Und das ist ja das grosse Geheimnis. Da gibt es meterweise Bücher über das, aber das ist alles an der Oberfläche. Das ist ein grosses Geheimnis. Wie bringt es den Organismus fertig, von der Geburt bis zum Tod immer der gleiche zu bleiben, ob schon eine dauernde Baustelle ist, oder? Und wenn wir jetzt die Frage stellen, ja, welches Bakterium muss ich denn besonders wertschätzen in meinem Verdauungstrakt, dann kann ich das auch nicht beantworten. Es müssen alle da sein, damit ich gesund und leistungsfähig bin. Und eben die Nahrung transformiert wird wie da, oder? Das ist eine Transformation. Hier sieht man, dass Gesundheitsprobleme, die unsere Zivilisation im erheblichen Maße betreffen, die eventuell auch mit unseren veränderten Nahrungsbedürfnissen und Nährmitteln zu tun haben, dass hier Bakterien eingreifen und dass es hier sicherlich sich lohnt, forschungsmäßig einzugreifen. Und man sieht, dass wir hier eine sehr dynamische Verbindung mit unseren Mikroorganismen haben und dass es wahrscheinlich durchaus Sinn macht, uns als eine Einheit zu sehen, dass wir nicht Mensch, Opposition, Bakterium, das ist etwas, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Bakterien wurden gesehen als die schlechten Bakterien. Das war das Interesse des Mediziners, das sind Infektionskrankheiten. Und dort hat man dann praktisch aufgebaut eine Opposition zwischen dem Mensch als Organismus und den Bakterien. Und auf der anderen Seite wurden die Bakterien, die dann bestimmte Fermentationsprozesse machten, die wurden dann dem Milchtechnologen überlassen. Jetzt sieht man, dass diese beiden Bereiche eventuell näher zusammenrücken und dass man den Mensch auch als eine Einheit sehen muss, dass er nicht nur das Zusammenleben von Bakterien mit dem Menschen darstellt, sondern dass wir in irgendeiner Form so eine Art Superorganismus darstellen. Das heißt, die ganze Wolke an Bakterien, die wir in uns, um uns herum tragen, dass die auch Teil unserer Identität ausmacht. Es ist aber durchaus so, dass wenn man die Bakterien, sagen wir, sich einfach auf dem Körper und im Mund unkontrolliert vermehren lässt, dann kann es natürlich sein, dass es negative Aspekte gibt. Also Sie können sich ja vorstellen, wenn jemand während Wochen sich nicht waschen kann und dann eine Wolke von Buttersäuregerüchen und anderen Gerüchen vorhanden ist, dann ist das ein sozial negativer Nachteil. Oder auch Mundgeruch. Mundgeruch ist sicher nicht nur eine Komponente der Bakterien, aber die Bakterien sind schlussendlich die wesentlichen Partner, die quasi diese Fettsäuren liefern. Wieso dann die Bakterien dort sind, selbst bei guter Reinigung, ist eine Schwierigkeit. Aber der typische Mundgeruch kommt dadurch zustande, dass eben dann bei den Zähnen, aber zum Teil auch auf der Zunge, das darf man nicht vergessen, dass bei den Zähnen zum Teil dann diese Bakterien, wenn sie nicht weggereinigt werden und den Zahn angreifen, dass diese Anaerobier dann Fettsäuren bilden, die dann als Mundgeruch wahrgenommen werden. Das ist sicher nicht die ganze Wahrheit, weil es gibt auch auf der Zunge Elemente, die zu Mundgeruch führen können. Und das ist sicher ein negativer Nachteil. Aber sagen wir, unter normalen Bedingungen würde ich jetzt mal meinen, sind die Bakterien nicht entscheidend. Man darf nicht vergessen, die Bakterien denken nicht. Sie sind einfach da, haben das genetische Material über Jahrmilliarden austesten können und haben sich in dem Sinn allem, was in der Umwelt ist, angepasst. Was aber passiert, wenn einer stirbt? Was tut sich da im Organismus Mensch? Wer kennt sich aus in den letzten Dingen? Die Gerichtsmedizin. Zum Beispiel Professor Volker Dittmann in Basel. Mit dem Tod hört ja zunächst mal die Durchblutung auf. Unser Körper ist darauf angewiesen, durch den Blutstrom ständig mit Sauerstoff, mit Nährstoffen einerseits versorgt zu werden und andererseits müssen die abtransportiert werden. Wenn das jetzt zistiert, dann sterben die Organe nacheinander ab. Zuerst stirbt das Gehirn, schon nach wenigen Minuten. Wenn das Gehirn wenige Minuten, 3, 4, 5 Minuten keinen Sauerstoff mehr bekommt, wird es irreversibel geschädigt. Andere Organe, die einen etwas langsameren, weniger anspruchsvollen Stoffwechsel haben, brauchen längere Zeit, um endgültig abzusterben. Das bedeutet für die einzelne Zelle, dass jetzt plötzlich der ganz komplizierte Zellstoffwechsel zusammenbricht. Und die erste Phase ist, dass Enzyme, die in der Zelle selbst schon sind, anfangen, den Körper zu zersetzen. Das nennt man Autolyse, also Selbstauflösung. Und damit wird der Nährboden bereitet für Bakterien, die schon zunächst mal da sind. Wir sind ja im Körperinneren und auch auf unserer Körperoberfläche mit Abermilliarden Bakterien der verschiedensten Art besetzt. Normalerweise beim lebenden Organismus leben wir im Gleichgewicht. Das heißt beispielsweise von den Darmbakterien geraten auch immer einige wenige durch die Darmwand, geraten ins Blut. Aber bei einer perfekten Abwehr, die wir haben, werden die sofort eliminiert. Auch mit den Hautbakterien leben wir in Einklang. Sie haben sicher schon mal gehört vom Säuremantel der Haut, der uns schützt, also durch die intakte Haut kommen die auf der Haut lebenden Bakterien auch nicht hinein. Jetzt wird die Situation dann ganz anders, wenn der Sauerstoff wegfällt. Zunächst beginnt das im Darm. Wenn die Darmwand nicht mehr durchblutet ist und die Abwehrzellen in der Darmwand nicht mehr sind, durchwandern diese Bakterien die Darmwand. Und das kann man zuerst erkennen, meistens im Bereich des Unterbauches. Das kann schon, wenn es warm ist, nach einigen Stunden losgehen, dass die Haut des Verstorbenen sich dort grün verfärbt. Warum grün? Diese Bakterien beginnen jetzt damit, die Eiweißbestandteile des Körpers zu zersetzen. Und in manchen Aminosäuren, das sind die Bausteine für die Eiweiße, ist auch Schwefel. Und die Bakterien können jetzt diesen Schwefel freisetzen. Und daraus entsteht dann Schwefelwasserstoff, zum Teil auch Schwefelkohlenstoff. Und dieser Schwefelwasserstoff kann sich jetzt an den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, anlagern. Und wenn das ist ja normalerweise im Zentrum das Sauerstoffmolekül. Und der Schwefel ist chemisch ähnlich gebaut wie der Sauerstoff, führt aber dazu, dass die Struktur dieses Hämoglobins sich völlig ändert. Und dann wird die Farbe aus rot-grün. Und daher spricht man auch von Grünfäulnis. Das Ganze hat noch weitere Folgen. Diese Bakterien produzieren als Stoffwechselprodukte Gase. Das ist das, was die Fäulnis für die Nase so unangenehm macht. Es ist nicht nur so, dass der menschliche Körper dann Gerüche entsendet, sondern das kann man im Haushalt beobachten oder an einem schlecht bearbeiteten, schlecht gelüfteten Komposthaufen, dass dann Sachen in Fäulnis übergehen. Das sind im Prinzip die gleichen Bakterien. Und dort entstehen diese Gase, Schwefelkohlenstoff, Schwefelwasserstoff, einige eiweißhaltige Gase noch. Die blähen den Körper auf. Das heißt, ein Leichnam, der in Fäulnis übergegangen ist, wird jetzt nicht nur sich nach und nach grün, später braun, dann schwarz verfärben, sondern er wird auch aufgedunsen. Die Gase sammeln sich unter der Haut, das Gesicht verquillt, die Augen verquillen, die Lippen treten hervor. Dann in einem späteren Stadium hebt die Haut sich blasenartig ab und platzt dann schließlich und dann kann auch Flüssigkeit, sogenannte Fäulnisflüssigkeit austreten aus diesen Fäulnisblasen, aber auch je nach Lage des Körpers aus Mund und Nase. Das ist so der Beginn der bakteriellen Zersetzung. Also Würmer kommen überhaupt nicht oder in einer sehr späten Phase nur, weil der übliche Wurm, also der Regenwurm, Lumbricus terrestris heißt der, sich von faulenden Pflanzenteilen ernährt und gar nicht die Möglichkeit hat, in einen Leichnam einzudringen. Aber Laien schauen oft nicht so genau hin. Wenn die da sehen, da sind Würmer in irgendwelchem faulenden Fleisch, dann sind das in aller Regel Maden, zwar Maden von Fliegen. Es gibt in der Natur ist das alles in dem ganzen globalen Wiederverwertungssystem alles sehr sinnvoll. Eiweiß und andere Bestandteile sind extrem wertvoll im Naturhaushalt und die werden verwertet. Und da machen auch die Fliegen keinen Halt vor menschlichem Eiweiß. Die Fliege unterscheidet nicht, ob das tierisch ist oder menschlich. Eiweiß ist für die Eiweiß. Und es gibt eine Gruppe von Fliegen, Aasfliegen, Schmeißfliegen, die dann zur sogenannten Leichenfauna, also der Tierwelt auf dem Leichnam als erste beitragen. Das geht relativ rasch, für uns nicht wahrnehmbar, aber für Fliegen bereits wahrnehmbar ist der Geruch des Todes schon nach einigen wenigen Stunden. Das heißt, sobald jemand tot ist und im Freien sich befindet oder wenn Fliegen in die Wohnung hinein können, kommen die Fliegen, nehmen das wahr und legen ihre Eier ab. Die legen sie bevorzugt an Stellen ab, die feucht sind, also noch feucht sind, Augen, Körperöffnung, Nasenöffnung, Mundöffnung oder auch wenn Verletzungen am Körper sind. Und innerhalb ganz kurzer Zeit schlüpfen aus diesen Fliegeneiern Maden. Die Generationsfolge bei diesen sich total verwandelnden Insekten ist ja Ei, Made oder Larve, dann Verpuppung und dann wieder Fliege und dann beginnt der Kreislauf von neuem. Und diese Maden haben in der Rechtsmedizin nun einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass sie uns innerhalb gewisser Grenzen ermöglichen, auf die Todeszeit eines Menschen zurückzuschließen. Normalerweise, wenn man sehr frisch an einen Leichnam gelangt, also einige Stunden nach dem Tod, schätzen wir die Todeszeit aufgrund beispielsweise des Abfalls der Körpertemperatur. Das geht nicht mehr, wenn der Leichnam 24 Stunden oder länger gelegen hat oder, was nicht ganz selten ist, auch in der Stadt, dass Leute in ihren Wohnungen liegen. Über Tage, über Monate, also der längste Fall, den wir zuletzt gehabt haben, da ist jemand 1,5 Jahre tot in seiner Wohnung gelegen, ohne dass mal die Nachbarn sich um irgendwas gekümmert hätten. Im Sommer kann es noch viel rascher gehen dann, dass Leichen vollständig von Maden befallen werden. Und das Negative ist dann halt, wir können, dass die Maden dann den Körper zerstören. Das heißt, sie beginnen dort ihr Werk, ihr Fresswerk, wo die Eier abgelegt worden sind und die Maden ernähren sich ganz raffiniert. Die haben jetzt wieder, ähnlich wie die Bakterien, sehr spezielle Enzyme, die Eiweiß auflösen können. Die Maden essen sehr unappetitlich, muss man sagen. Das heißt, sie würgen ihr Magensekret auf die Oberfläche. Dieses Sekret löst dann das Gewebe auf und dann wird es wieder eingeschlürft. Und da es nicht nur eine Made ist, sondern ganz, ganz viele, kann innerhalb ganz kurzer Zeit das Weichteilgewebe des Körpers aufgelöst und von den Maden aufgefressen werden. Also wir kennen Fälle von Fäulnisleichen, die so im Sommer auf der Wiese im Wald gelegen haben, wo innerhalb von praktisch 2-3 Tagen eine vollständige Skelettierung der freiliegenden Körperteile erfolgt ist. Das ist der große Nachteil, dass die Maden für die Rechtsmediziner halt Gewebe zerstören und wir dann nicht mehr sehen können, ob dort allenfalls Verletzungen waren, Kampfspuren, alles Mögliche. Der Vorteil ist, wenn wir die Fliegenart genau kennen, und man kann die heute gut bestimmen, entweder gibt man die in ein zoologisches Institut oder mit Hilfe der DNA-Analyse kann man die Fliegenart bestimmen. Und wenn man dann ein bisschen die Umgebungsbedingungen kennt, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, kann man die Wachstumsgeschwindigkeit ermitteln. Und wir können dann rückschließen aus der Länge der Made auf den Zeitpunkt der Eiablage und damit, da das relativ kurz nach dem Tod passiert, auf den Zeitpunkt des Todes. Ich hatte gesagt, dieser Fäulnisprozess ist ein anaerober Prozess. Das sind bestimmte Bakterien, Clostridium zum Beispiel ist so eine Art oder verschiedene Bazillen, also gibt es ein paar Dutzend Arten. Jetzt kann es aber dazu kommen, dass der Fäulnisprozess gar nicht so richtig stattfindet, weil sehr viel Sauerstoff da ist. Oder nach Abschluss des Fäulnisprozesses, dadurch, dass dann die Haut auf ist, durch Tierfraß, durch andere Dinge, mehr Sauerstoff eindringen kann, ein anderer Prozess beginnt, der sich Verwesung nennt. Das sind dann ganz andere Bakterien. Da spielen dann übrigens auch Schimmelpilze eine Rolle. Und man mag mir diesen Vergleich verzeihen, aber es passiert dann mit dem menschlichen Körper nichts anderes als in einem gut belüfteten Komposthaufen, in dem es ja auch nicht stinken soll. In einem gut belüfteten Komposthaufen kommt Sauerstoff hinzu und dort gibt es keine übelriechende Fäulnis, sondern Verwesung durch bestimmte Pilze. Das sind Schimmelpilze und andere Pilze, die dann mithilfe von Sauerstoff die Zersetzung des Gewebes dann vollenden, bis am Schluss dann praktisch nur noch die Knochen übrig sind. Auch für die gibt es dann noch Interessenten. Es gibt auch noch einige Mikroorganismen, die dann sogar auch noch Knochen fressen können. Da wird nichts zerstört, es wird transformiert. Das ist ein Lebensprozess. So wie aus dem Boden, aus dem Samen, mit dem Lebensprozess die Pflanze entsteht, das ist der primäre Produzent. So ist am Schluss wieder ein Lebensprozess, der das wieder zurückführt für die neue Generation. Es zerfällt nichts, es ist ein aktiver Lebensvorgang. So sehe ich aber auch sagen, die ganze Welt ist im Prinzip ein grosser Komposthaufen. Ja, sicher, ja. Bevor der Mensch gekommen ist und alles hat durcheinander gebracht und gemeint, er wisse alles besser. Und, das ist schon so. Ich meine, die Natur existiert seit Millionen, Abermillionen von Jahren. Der Planet war immer lebendig. Es hat riesige Katastrophen gegeben, aber er hat sich immer wieder erholt. Und die Natur hat eine sehr grosse Selbstreinigungskraft, oder? Und auf die sollte man vertrauen. Aber eben in dem, dass man ein bisschen zurücksteht und schaut, wie macht sie es denn? Wie ist denn das alles möglich? Das war meine grosse Lehrmeisterin gewesen. Und heute noch, oder? Jeden Tag eigentlich. Und das ist das Tolle. Die Transformation. Es gibt einen schönen Satz, Humus ist eine Produktion des Lebens für das Leben. Und Humus ist ja kein Stoff, sondern eine Qualität eigentlich. Sobald man das als Stoff betrachtet und anfängt zu analysieren, was ist denn das? Der Mensch will immer alles auseinanderdividieren. Dann findet man da schon Moleküle, wo Huminstoffe, Huminsäuren, Humusbestandteile, aber dann hat man es auseinandergenommen und das Zusammenfügen geht gar nicht mehr. Oder? Das ist nicht möglich. Also, bei einer Uhr, die kann ich auseinandernehmen und wenn ich nicht grobschlächtig bin, kann ich sie am Schluss wieder zusammensetzen und dann läuft sie wieder. Aber wenn man den Humus analysiert hat, dann kann man ihn nicht wieder zusammenfügen. Das ist wie mit dem Lebewesen. Ich kann die, bis auf Moleküle, aber kann ich die alles auseinandernehmen und am Schluss sagen, das und das und das macht das Lebewesen aus. Aber ich kann das alles in ein Reagenzglas rein tun und da das gibt kein Lebewesen daraus mehr. Es fehlt etwas, oder? Das mit der Reinkarnation, also mit der Wiedergeburt, das ist im weitesten Sinn, kann ich das durchaus auch so sehen. Das ist im Prinzip ja die Schnittstelle zwischen Kosmos und Terra, zwischen dem Himmel und der Erde. Das ist die Schnittstelle, wo eben das, was stirbt, transformiert wird und übertragen wird in die nächste Generation. Und aus dem Boden. Am Boden fängt ja alles an, oder? Ohne Boden gibt es gar nichts. Es gibt nur eine Handvoll Bakterien, die auf Stein leben. Das hat es einmal gegeben in der Erdgeschichte, wo es noch keine Landpflanzen gegeben hat. Da hat es die Lithobionten gegeben. Das sind Bakterien, das gibt es heute noch im Gebirge, die im Stand sind, den Stein aufzulösen und im Prinzip erst besiedelbar machen für Pflanzen, die nachher kommen. Thank you. Also Wiedergeburt bedeutet ja, wir müssen uns überhaupt mal klar machen, wo wir herkommen. Also in uns lebt Sternenstaub, der irgendwann mal kondensiert ist zu irgendwelchen Planeten. Also unser Körper steht in ständigem Austausch mit auch Substanzen aus dem Weltall. Und Teile von uns gehen wieder in die Atmosphäre und vielleicht ins Weltall. Denn das Endprodukt der Zersetzung, der bakteriellen Zersetzung unseres Körpers sind einfache chemische Stoffe. Am Ende läuft es hinaus auf wenige Elemente, auf Wasserstoff, auf Kohlenstoff, auf Sauerstoff, auf Wasser, auf einfach gestaltete Säuren und einige wenige sehr einfache Verbindungen, die dann wieder in die Atmosphäre abgegeben werden, von anderen Lebewesen, auch von Pflanzen, wieder aufgenommen werden. Insofern sind wir schon Teil des Ganzen. Oder wie Holmar von Ditfurth mal gesagt hat, wir sind Kinder des Weltalls. Und die Substanzen machen einen Gestaltwandel durch, aber insofern ist das schon alles eins, wenn man so will. Die Fragestellung, die Sie sagen, inwieweit muss man dann über den Menschen hinaussehen, dass der Mensch nicht nur so ein Mini-Biotop ist, sondern auch wiederum in ein Umfeld, in eine Umwelt eingegliedert ist. Diese ganzen Zusammenhänge, diese Stoffströme, diese Energieströme, die dort stattfinden, die kann man anfangen jetzt zu studieren. Und in bestimmten Bereichen ist die Biologie da auch unterwegs, sich zum Beispiel mit Ozeanographen zu treffen, sodass man jetzt biologische Systeme in den Weltmeeren untersucht. Und so wird man wahrscheinlich auch im höheren Maße jetzt den Menschen als ein Mikrokosmos von Mikroben mit einem Säugerorganismus untersuchen können. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Antwort Zen, lacht, logisch. Wir haben einen Komposthaufen im Garten. Was meinen Sie, was da los ist? Voller Leben. Nicht allein. Erkundungen im Organismus Mensch. Ganz im Ernst. Etwas kann nicht nichts werden. Das Leben geht immer weiter. Das ist seine Bestimmung. Feature von Bernhard Senn. Realisation Daniel Habertür. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS 2010. Ja, wir können daraus lernen, dass dieses Miteinander eben entscheidend ist. Oder? Es ist eben Miteinander ist entscheidend. Und im philosophischen Sinne ist dieses Miteinander, das der Mensch eben ausmacht, oder ausmachen sollte, und nicht das Neben und Gegeneinander, sondern das Füreinander und Miteinander, das erleben wir in der Funktion unseres eigenen Körpers und sollte uns eigentlich im Bewusstsein dann animieren, dieses Miteinander in der Gesellschaft mehr zu leben und weniger das Neben und Gegeneinander herauszustreichen.